Achtens, das Dokument Auer Warburg, abgedruckt aus der Weltkampf, 15. Januar 1925. Im vierten Heft des vergangenen Jahres machten wir auf die eine greifbare Gestalt annehmenden Pläne der amerikanisch-jüdischen Hochfinanz aufmerksam. Neben der Beherrschung der deutschen Finanz- und Verkehrshoheit auf dem Lande, sich auch die Wasserstraßen dienstbar zu machen. Wir schrieben, Philanthropen auf Reisen. Vor kurzer Zeit gingen durch die süddeutschen Blätter verschiedene Meldungen, dass mehrere Kapazitäten der amerikanisch-jüdischen Hochfinanz Süddeutschland, besonders die Städte München und Wien, mit ihrem Besuch beehrt hätten, um ihr Interesse an dem Rhein-Main-Donau-Unternehmen zu zeigen. In marxistischen Blättern war davon die Rede, dass ein gewaltiger Plan greifbare Formen annehme. Ende Juli trafen in München die Herren Manni Strauß, Paul Warburg und Harriman ein. Es handelte sich damals, wie man sich ausdrückte, um die rationelle Ausnutzung der europäischen Wasserstraßen und Wasserkräfte. Der Rhein-Main-Donau-Kanal soll Grundlage für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft bilden, zunächst aber der Hochfinanz die Voraussetzungen für eine nutzbringende Anlage ihres anleihesuchenden Kapitalüberschusses liefern. Der europäische Manager dieses neuen, gigantischen Planes ist Herr Walter Böhmer, der in Erkenntnis der Tatsache, dass produktive Arbeit geleistet werden müsse, den amerikanischen Bankjuden das Material dazu unterbreitete. Strauß soll über 400 Millionen Dollar in den letzten 8 Jahren für die verschiedensten Zwecke durch seine finanziellen Beziehungen aufgebracht, ferner an der Unterbringung sämtlicher internationalen Anleihen mitgewirkt haben. Die Budgetkommission, deren erster Direktor General Dawes ist, nahm die Arbeiten von Strauß zur Grundlage der National Budget Bill. Manni Strauß war in London und Paris, Wien und München und in der Schweiz. Er war Gast der bayerischen Regierung, konferierte mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Held über den Rhein-Main-Donau-Kanal, sprach im Wiener Parlament mit dem Handelsminister Dr. Schirf, holte nach Belgrad und Bukarest als Gast des serbischen und rumänischen Königs. Sein Begleiter, der oben genannte Österreicher Walter Böhmer, propagiert seit Jahren eine ausländische Beteiligung an dem Rhein-Main-Donau-Projekt. Es handelte sich hier also ganz offenbar um ein weiteres Glied der internationalen Versklavungskette, die sich um Europa und im Besonderen um Zentraleuropa schlingt. Auffällig war für wenige Eingeweihte unter anderem die direkt begeisterte Bewunderung, welche dem Schieberjuden Manni Strauß und seinem Plan auch von Seiten des Münchner sozialdemokratischen Organs, der Münchner Post, zuteil wurde, deren Hauptschriftleiter der Führer der Marxisten in Bayern, Herr Erhard Auer, ist. Nun erhalten wir durch einen der Zufälle, wie sie sich im Leben zu ereignen pflegen, Kenntnis vom Inhalt eines Briefes, den der genannte Walter Böhmer, die rechte Hand der Börsenjuden Strauß und Warburg, an den Arbeiterführer Erhard Auer im August des Jahres 1923 geschrieben hat, der zudem in einer Anlage den jüdischen Versklavungsplan in den Grundzügen auseinandersetzt, welcher in seiner Ausführung die restlose Vernichtung deutscher Unabhängigkeit bedeuten muss. Zur Vermittlung dieser, auch die Arbeiterschaft vernichtenden Pläne, gaben sich die marxistischen Führer Erhard Auer und Dr. Breitscheid her. Der Wortlaut des Briefes an Erhard Auer ist folgender. Walter Böhmer, Berlin NW 7, den 21.08.23, Schmetz Hotel, Neustädtische Kirchstraße 13. Sehr geehrter Herr Auer, nachdem ich nun seit 14 Tagen hier bemüht bin, die Ihnen bekannte Aktion zum endlichen Erfolge zu bringen, halte ich es für notwendig, dass ich Ihnen auf die heutigen Verhältnisse zugeschnittenen Grundlagen für eine amerikanische Kredithilfe zur Kenntnis bringe. Es ist dabei zu beachten, dass diese Grundlagen, wenn auch im Allgemeinen voriges Jahr schon festgelegt, nach der Diskussion mit den in Deutschland weilenden Experten der verantwortlichen Leute der Vereinigten Staaten zunächst mehr die Grundlagen für die Zusage einer Kredithilfe notwendig erachten als die Diskussion der Kredithilfe selbst. Naturgemäß ist das Programm für eine heutige Koalitionsregierung ein sehr scharfes, jedoch bedarf auch die kleinste Kreditzusage der Garantie gewisser stabiler Verhältnisse hier. Die Verbindung mit Herrn Dr. Breitscheid hat dazu geführt, dass der neue Reichsfinanzminister die Angelegenheit aufgegriffen hat und die Verhandlungen darüber dürfen in kürzester Zeit zum Abschluss kommen, wenn auch gewisse Widerstände, wie von Seiten des Reichswirtschaftsministeriums bei der Person des Trägers naturgemäß sind. Hochachtungsvollst, gezeichnet Walter Böhmer. Eine Anlage. Die Anlage lautet: Kreditmöglichkeit von Amerika unter folgenden Bedingungen. Erstens, Verständigung mit Frankreich. Zweitens, Unterwerfung des Kapitals und der Industrie. Drittens, Goldbasis für Löhne, Produkte, Budgets und so weiter. Viertens, Wiederinkraftsetzen der Goldwährung zur Heranziehung des gehamsterten Hartgeldes, des Speichers. Fünftens, Unterwerfung der Landwirtschaft. Sechstens, Staatsregie jedem widerspenstigen Unternehmer. Siebtens, Tod der Mark nach Herausholen der Speicher, Währungsreform durch europäischen Franken oder Dollar. Zu 1, Verständigung mit Frankreich. Erstens, Zahlungsmodus aufgrund der industriellen Leistungsfähigkeit. Zweitens, Hinweis auf amerikanische Kreditmöglichkeit. Drittens, Befreiung von der Hypothek der Alliierten auf 15 bis 30 Jahre zwecks Nahrungsmittelsicherung. Viertens, innerpolitische Machtstellungsverstärkung der Landespolizei. Zu zweitens, Unterwerfung des Kapitals und der Industrie. Erstens, Verordnung der Genehmigungspflicht durch den Staat irgendwelcher ausländischer Aktionen von Banken und Unternehmungen. Zweitens, Auferlegung von Goldhypotheken anstelle der in Papiermarkt zurückgezahlten Friedensobligationen. Drittens, Pfändung des Besitzes in Höhe des mutmaßlichen Auslandsguthabens. Viertens, Abwälzung der Arbeitslosenfürsorge auf den Unternehmer. Fünftens, Pflicht der Betriebsfortführung durch den Unternehmer. Sechstens, Arbeitspflicht der Arbeitnehmer, Ausschaltung des Streiks durch einen neutralen Gerichtshof, den Regiehof, mit Ausnahme des Generalstreiks. Siebtens, Abführung der wirklich Arbeitsüberzähligen in Ernährungswirtschaften in Russland und Argentinien auf eigene Kosten. Zu drittens, Goldbasis für Löhne, Produkte und so weiter. Erstens, Ausschaltung von jedem Index, Festmark und so weiter. Zweitens, sämtliche Staatseinnahmen beginnen mit dem Friedensgrundpreis. Drittens, Höhe der Löhne und Preise der Produkte dem ungefähren Durchschnitt Englands angepasst. Viertens, Abgaben sofort zahlbar oder hohe Verzugszinsen. Fünftens, Einkalkulierung der Weltteuerung.